verschwendet die Kirche zu viel Geld. Hinter mir in dieser Kirche leuchtet das Blattgold. Und diese Gemeinde ist seit ein paar Jahren dabei, die Kirche aufwendig zu restaurieren. Und das kostet viel Geld. Und man kann sich ja schon mal fragen, wäre das Geld nicht viel besser investiert, wenn man es stattdessen an die Armen gibt, Obdachlose damit unterstützt und so weiter. Und das hier ist nur eine alte kleine Dorfkirche. Vielleicht kennt ihr die Momente, wenn man im Urlaub unterwegs ist und so eine alte barocke Kathedrale betritt und sich denkt, ja, das ist auf der einen Seite wunderschön und gleichzeitig der Gedanke kommt, wie ging es den armen Bauern, die das damals alles mitfinanziert haben? Hat es das wirklich gebraucht? Und auch bei anderen Dingen in der Kirche kann man sich ja fragen, ob das nicht Geld verschwendet ist. Ein Beispiel. Ich werde als Pastor mit A13 dafür bezahlt, auch dafür bezahlt, dass ich bete, dass ich die Hände falte und Gott lobe. Ist das gut investiertes Geld? Wir bezahlen als Kirche Kirchenmusiker dafür, dass sie üben und üben und üben, um Gott die Ehre zu geben durch ihre Musik. Und man kann sich ja schon fragen, ey, sollte man das Geld nicht lieber in diakonische Zwecke stecken? Wie viel Gutes für andere Menschen könnte man mit dem Geld tun? Um die Frage ein bisschen mit euch zu diskutieren, möchte ich euch von einer Geschichte erzählen, die ihr nachlesen könnt in der Bibel im Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Die Geschichte spielt 2 Tage vor dem Karfreitag. Jesus ist bei einem Abendessen. Die Jünger sind um ihn herum und an dem Tisch ist auch der Gastgeber, Simon, der Aussätzige heißt er. Und vermutlich sind noch ein paar andere Gäste auch mit dabei. Ich stelle mir den Raum eher klein vor. Ich denke, bei so einem guten Abendessen, wo die Stimmung gut ist, da gibt es einen gewissen Lärmpegel, da wird vielleicht auch die nächste Flasche Wein nochmal aufgemacht und es wird gelacht. Doch auf einmal wird es leiser. Es wird leiser und leiser. Und alle Blicke konzentrieren sich auf eine Frau, die gerade zur Tür reinkommt. In ihrer Hand hält die Frau ein Alabastergefäß. Es wird noch leiser. Die Frau geht auf Jesus zu. Die Leute werden unruhig. Und auch auf einmal macht es Knack. Und dieses Geräusch, dieses Knack ist für die, die da drumherum sitzen, wie ein Stich ins Herz. Und alle denken sich, ach nein, bitte, bitte, bitte lass das nicht wahr sein. Denn das Öl, das in dieser kleinen Flasche ist, hat den Wert eines ganzen Jahreseinkommens. Und das Knack bedeutet, wenn dieses Gefäß einmal geöffnet ist, kann man es nicht wieder schließen. Der Duft ist entwichen. Es muss jetzt verbraucht werden. Das ganze Jahresgehalt ist von einem Moment zum anderen weg. Die Frau gießt das Öl auf den Kopf von Jesus. Der Nardenduft erfüllt den ganzen Raum. Und diese Nasen, die hauptsächlich den Duft von Eselmist gewohnt waren, riechen jetzt das Schönste, was sie je in ihrem Leben gerochen haben. Aber es liegt nicht nur ein wunderschöner Duft in der Luft, es liegt auch Wut in der Luft. Die Leute regen sich auf. Braucht es das? Tut das Not? Mit diesem Geld, ich meine, wie viele Essen an Bedürftige hätte man davon bezahlen können? Wie viele Decken hätte man davon kaufen können, um sie Menschen zu geben, die nachts frieren? Und Jesus? Eigentlich wissen wir, dass Jesus die Armen am Herzen liegen. Aber er sagt nur zu den Umhersitzenden, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus lässt sich die heilige Verschwendung dieser Frau gefallen. Und darin ist diese Frau für mich ein Vorbild, auch nach 2000 Jahren. Denn sie macht es ja anschaulich, was es heißt, nach dem höchsten Gebot zu leben. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und alles, was sie hat, gießt sie aus für ihren Herrn. Ich stell mir vor, sie hatte eine kleine Nachttischschublade und in dieser Nachttischschublade lag immer dieses Alabastergefäß und dieses Gefäß war ja ihre Sicherheit. Die Frau konnte unbesorgt durchs Leben gehen, weil sie weiß, ich werde mir morgen auf jeden Fall etwas zu essen kaufen können, weil notfalls kann ich immer mein Alabastergefäß verkaufen und ich habe genug. Und sie gibt ihre Sicherheit. Sie verschwendet das Beste, was sie hat, für Jesus. Und natürlich kann man sich da fragen, braucht es das wirklich? Und das kann man sich ja auch theologisch fragen. Also braucht Gott, dass ich etwas für ihn verschwende? Braucht Gott meine Hingabe? Wenn der Himmel Schatzkammern hat, dann sind die doch reich gefüllt. Gott ist doch reich. Gott braucht doch Blattgold nicht. Gott braucht doch meine Gebete nicht. Gott braucht doch schöne Musik nicht. Aber vielleicht freut sich Gott über unsere Hingabe, das wäre mein Vergleich, so wie sich ja auch Eltern freuen, wenn ein kleines Kind ihnen ein Bild malt. Man weiß, objektiv wertvoll ist das Gekrakel nicht. Ich werde es nicht teuer auf eBay versteigern können. Ich kann damit nicht mit so einem kleinen Kinderbild nicht zu Bares für Rares gehen und ich kann es auch nicht irgendwie eine Kunstausstellung bringen. Und trotzdem freuen sich Eltern. Eltern freuen sich trotzdem, weil diese unsicher geführten Buntstiftstriche ja vor allem eins sind. Sie sind eine Beziehungsaussage. Sie sagen, ich liebe dich. Und ich stelle mir vor, dass Gott sich in dem Sinne auch über unsere Hingabe freut. Über Musik, über Lobgebete und im Maßen auch über Blattgold. Und man kann immer diskutieren, was das richtige Maß ist und es ist auch sinnvoll, das zu diskutieren. Aus der Perspektive des Himmels ist all das, was wir vor Gott bringen, nichts mehr als Lärm und Gekrakel. Und trotzdem freut sich unser himmlischer Vater. Trotzdem freut er sich, wenn wir unser Salböl bringen und es für ihn verschwenden. Weil wir Christen ja nicht daran glauben, dass ein kaltes Prinzip das Universum regiert. Wir glauben, dass Gott ein glühender Backofen voll Liebe ist, der sich eine Beziehung zu uns wünscht. Und der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass diese Beziehung zu uns intensiver und intensiver wird. Und deshalb freut sich unser himmlischer Vater über unsere guten Werke, die wir ihm darbringen. Die Alten nannten das als ein Freudenopfer. Machen wir es mal konkret. Was heißt das jetzt für uns, Jesus zu salben? Im übertragenen Sinne. Mir hilft folgender Gedanke. Paulus hat ja mal geschrieben in seinen Briefen, dass wir als Gemeinde der Leib Christi sind. Wir sind gewissermaßen als Christen der Körper von Jesus in dieser Welt. Der eine ist die Hand, ich bin mehr der kleine Zeh. Wenn wir also den getauften Kindern Gottes etwas Gutes tun, dann salben wir damit Jesus, weil wir damit sein Leib salben. Machen wir es konkret. Wenn du deine alte Tante anrufst, von der du weißt, die hat vermutlich seit 3 Wochen mit niemandem mehr ernsthaft reden können und mit der redest, dann macht es Knack in der Telefonleitung. Und es macht deshalb Knack, weil sich eine Alabasterflasche in dem Moment öffnet. Wenn du, anderes Beispiel, vielleicht einen Menschen in deinem Umfeld hast, der gerade im Chaos versinkt, weil das Leben verrückt spielt und der nicht weiß, wie er durch den Tag kommt. Und du sagst, okay, ich tue ihm einfach was Kleines Gutes. Ich mache eine richtig gute Lasagne. Und dann bringe ich die Lasagne vorbei und er muss sich nur noch die Lasagne in den Ofen schieben und muss sich zumindest an dem Tagen mal keine Sorgen darum machen, was er oder sie isst. Dann duftet nicht nur das Essen gut, weil Lasagne unglaublich gut duftet, sondern geistlich gesehen duftet es in dem Moment auch nach Nadenöl. Was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Heilige Verschwendung. Zur Ehre Gottes und zum Dienst unserer Mitmenschen. Und das in guter Balance zu halten, das ist unsere Aufgabe. Und ich bewundere diese Frau, die ihr Bestes für Jesus verschwendet. Und für mich ist sie darin ein großes Vorbild. Gleichzeitig merke ich, dass es auch viele Momente in meinem Leben gibt, wo ich diesem Vorbild nicht gerecht werde, wo ich es nicht so mache wie diese Frau, mein Bestes gebe für Gott und meine Mitmenschen. Dass ich zu müde bin, um Gott zu loben, dass ich zu wenig für meine Mitmenschen verschwende, dass ich geistlich vielleicht eher so ein Onkel Dagobert bin, knauserig, ein Alabastergefäßhorter, ein Salbölgeizer. Und dann finde ich einen Gedanken hilfreich für mich. Diese Frau in der Geschichte, die alles verschwendet, die braucht dazu kein Gebot. Die braucht keine Regel. Die braucht nicht, dass ihr jemand sagt, du musst mit Leidenschaft dem Herrn Jesus nachfolgen und alles für ihn hingeben. Das braucht die überhaupt nicht. Das tut die von ganz alleine. Das tut sie, weil es ihr ein innerer Wunsch, ein innerer Antrieb ist. Das tut sie, weil sie die Liebe von Jesus erfahren hat. Markus nennt ihren Namen nicht. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass die Frau Maria Magdalena war. Und wir wissen aus der Bibel, was Maria Magdalena alles mit Jesus erlebt hat. Sie hat zu seinen Füßen sitzen dürfen, was damals für Frauen alles andere als selbstverständlich war. Sie hat von ihm lernen dürfen. Sie hat, auch wenn andere vielleicht im Dorf sie mit verachtenden Blicken angeguckt hat, sie hat bei Jesus Annahme gefunden. Jesus nimmt sich alle Zeit der Welt für sie. Und dann gibt es die Geschichte, Johannes berichtet davon, die Geschichte des größten Schmerzes für Maria, wo sie am Grab ihres Bruders Lazarus ist und nicht mehr weiter weiß. Und Jesus kommt und weint mit ihr. Jesus kommt und hält all die Vorwürfe aus, die Maria ihn an den Kopf schmeißt. Und Maria merkt in dem Moment, was Liebe ist. Und sie merkt, dass Jesus nicht nur abstrakt der Heiland ist. Das bekennen Christen ja manchmal. Jesus, du bist Heiland. Jesus ist nicht nur abstrakter Heiland, er ist mein Heiland. Das merkt sie. Das merkt sie. Und weil ihr Herz das versteht, ist es das Natürlichste auf der Welt, etwas von der Liebe, die sie empfangen hat, zurückzugeben. Ihr Salböl aus der Nachttischschublade zu nehmen, zu deinem Tisch zu schleichen und Jesus im Voraus für sein Begräbnis zu salben. Weil in ihrem Herzen angekommen war, wie sehr Jesus sie liebt. Jesus Christus ist gestern und heute und morgen derselbe in Ewigkeit. Und das heißt, sein Herz schlägt mit der gleichen Leidenschaft für dich, wie es damals für Maria schlug. Er weint mit dir. Wie sie hat er dich so gerne an seinem Tisch. Und wie für diese Frau gibt er für dich das Wertvollste, was er hat. Jesus verschwendet für dich mehr als Salböl. Er gibt für dich sein kostbares Blut am Kreuz von Golgatha. Denn, das finde ich, ist der Clou dieser Geschichte, die Liebe dieser Frau ist ein Spiegel. Sie ist ein Spiegel von der Liebe von Jesus, die wir in der Liebe dieser Frau gezeichnet finden. Und zwar sowohl die Liebe im Rückblick. Die Frau liebt Jesus, weil sie so viel Wunderbares von ihm erfahren hat, so viel Liebe von ihm erfahren hat. Und es ist auch ein Spiegel Jesu im Blick nach vorne, was zwei Tage später nach dieser Geschichte am Kreuz passieren wird, wo Jesus nicht nur Salböl vergießt, sondern sein kostbares Blut. In der Liebe der Frau zeichnet sich die Liebe von Jesus vor. Am Kreuz vor den Toren von Jerusalem vergießt er sein Blut für dich. Und nun ist ja jedes menschliche Leben wertvoll. Aber das Blut des Gottessohnes ist es im Besonderen. Sein heiliges Blut. Die zweite Person der Trinität wird Mensch. Und ein Tropfen seines heiligen Blutes ist mehr wert als Tausende von Barren Gold. Und er gibt es für dich. Er gibt das für dich, weil du ihm wertvoll bist. Und wärst du auch der einzige Mensch auf Erden gewesen, er wäre für dich geboren und wäre für dich ans Kreuz gegangen, um dich zu befreien. Zu befreien von der Macht der Sünde, zu befreien von der Macht des Teufels und zu befreien von der Macht des Todes. Und man kann sich ja mit Blick in den eigenen Spiegel befragen, braucht es das für jemanden wie mich? Vielleicht klingt bei dir auch noch nach vielen Jahrzehnten der Satz eines Lehrers im Ohr, der mal gesagt hat, mit dir brauche ich mich gar nicht erst zu beschäftigen, das wäre eh eine Verschwendung. Oder es ist ein ähnlicher Satz eines Elternteils, der eine tiefe Wunde hinterlassen hat. Das Kreuz predigt, du bist für Jesus so wertvoll, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Das ist seine heilsame Verschwendung. Und deswegen will ich mir diese Frau zum Vorbild nehmen. Ich will mit Hingabe lieben wie sie Gott lieben, meinen Nächsten lieben. Und noch mehr will ich wie sie von Jesus empfangen, was Jesus zu geben hat. Ich will mein Herz zu einem Schatzhaus machen für sein Blut. An seinem Altar immer wieder, wenn wir es als Gemeinde feiern, sein Leib und Blut empfangen. Es gibt ein wunderbares Passionslied. Ey, lernt das auswendig. Ihr tut euch so viel Gutes. Das Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder von Paul Gerhardt. Und lernt alle Strophen, nicht nur die, die im Gesangbuch abgedruckt sind. Es gibt nämlich eine Strophe, die ist nicht im evangelischen Gesangbuch drin und die bringt so wunderbar diese Verbindung zum Ausdruck von dieser Geschichte, von dem Duft und von seinem Blut. Ich lese euch die Strophe einmal vor und staunt mit. Da singt Paul Gerhardt: Erweitere dich, mein Herzensschrein. Du sollst ein Schatzhaus werden, der Schätze, die viel größer sein als Himmel, Meer und Erden. Weg mit dem Gold Arabia, weg Kalmus, Myren, Kassia. Ich hab ein besseres Funden. Mein großer Schatz, Herr Jesus Christ, ist dieses, was geflossen ist, aus deines Leibes Wunden. Paul Gerhardt vertont, was im zweiten Buch Mose Kapitel 30 steht. Da wird der Tempel beschrieben und die Düfte, die wunderbaren Düfte aus Ölen und aus Gewürzen, die den Tempel erfüllen. Kalmus, Myrrhe, Kassia, das Gold der Landschaft Arabiens ist. Und Paul Gerhardt sagt, das ist wunderbar, aber weg damit. Ich habe einen größeren Schatz gefunden als alle Düfte der Welt. Und mein größter Schatz ist, Herr Jesus, was geflossen ist aus deines Leibes Wunden. Und dann sagt er weiter, das kann und will ich mir zunutz zu allen Zeiten machen. Im Streite soll es sein mein Schutz, in Traurigkeit mein Lachen, in Fröhlichkeit mein Seitenspiel. Und wenn mir nichts mehr schmecken will, soll mich dies Manna speisen. In Durst soll es sein mein Wasserquell, in Einsamkeit mein Sprachgesell, zu Haus und auch auf Reisen. Amen.